Herr und Frau Peachem raten ihrer Tochter ab, nur aus Liebe zu heiraten. Sie tun dies mit dem Hinweis auf die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse. Was ich möchte, ist es viel. Einmal in dem tristen Leben einem Mann mich hinzugeben, ist das ein zu hohes Ziel? Ist das ein zu hohes Ziel? Das Recht des Menschen ist's auf dieser Erden, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein, teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nie vernommen, dass etwas recht war und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal recht bekommen? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wie gern wär ich zu dir gut, alles möchte ich dir geben, dass du etwas hast vom Leben, weil man es doch gerne tut. Weil man das doch gerne tut. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Stern eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht da so. Hat er eben leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wollen auf Erden nicht ein Paradies. Doch die Verhältnisse, gestatten Sie's? Nein, Sie gestatten's eben nicht. Dein Bruder, welcher an dir hangt, wenn halb für zwei das Fleisch nicht langt, tritt er dir eben ins Gesicht. Und menschlich sein, wer wollt das nicht? Und deine Frau, die an dir hangt, wenn deine Liebe dir nicht langt, tritt sie dir eben ins Gesicht. Beständig sein, wer wollt das nicht? Und auch dein Kind, das an dir hangt, wenn dir dein altes Brot nicht langt, tritt es dir auch noch ins Gesicht. Und dankbar sein, wer wollt das nicht? Ja, das ist eben schade, das ist das riesig Fahre. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da hat er eben leider recht. Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Ja, das ist eben nichts damit, dann ist das eben alles kett. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da habe ich eben leider recht. Und das ist Leben schade, das ist das Leben schade.